Erster Gott segnete Noah und seine Söhne. Er sagte zu ihnen, bekommt viele Kinder und füllt die Erde wieder mit Menschen. Zweiter, alle Tiere auf der Erde werden Angst vor euch haben. Die Vögel, die Landtiere und die Fische gehören jetzt zu euch. Dritter, ihr dürft alles essen, was lebt und sich bewegt. Ich gebe euch die Tiere als Nahrung, genau wie die grünen Pflanzen. Vierter, aber ihr dürft kein Fleisch essen, in dem noch Blut ist. Das Blut ist das Leben. Fünfter, wenn ein Mensch oder ein Tier einen Menschen tötet, werde ich das bestrafen. Ich schütze das Leben der Menschen. Sechster, wer einen Menschen tötet, wird selbst durch Menschen getötet. Denn Gott hat den Menschen nach seinem Bild gemacht. Siebter, seid fruchtbar und bekommt viele Kinder. Breitet euch auf der ganzen Erde aus. Achter, dann sprach Gott zu Noah und seinen Söhnen, die bei ihm waren. Neunter, er sagte, ich schließe jetzt einen festen Vertrag mit euch und euren Kindern. Zehnter, dieser Vertrag gilt auch für alle Tiere bei euch. Er gilt für die Vögel und alle Tiere, die aus der Arche kamen. Elfter, ich verspreche euch, es wird nie wieder eine große Flut geben. Die Flut wird die Erde nicht mehr zerstören. Zwölfter, Gott sagte, ich gebe euch ein Zeichen für diesen Vertrag. Es gilt für alle Zeiten und alle Generationen. Dreizehnter, ich setze meinen Regenbogen in die Wolken. Er ist das Zeichen für meinen Vertrag mit der Erde. Vierzehnter, wenn ich dunkle Wolken über die Erde bringe, wird der Regenbogen in den Wolken zu sehen sein. Fünfzehnter, dann denke ich an mein Versprechen an euch und alle Tiere. Das Wasser wird nie wieder alles Leben vernichten. Sechzehnter, wenn der Regenbogen in den Wolken steht, werde ich ihn ansehen. Ich erinnere mich an den ewigen Vertrag zwischen Gott und allen Lebewesen. Siebzehnter, Gott sagte noch einmal zu Noah, das ist das Zeichen für mein Versprechen an alle Wesen auf der Erde. Achtzehnter, die Söhne von Noah waren Sem, Hem und Japhet. Hem war der Vater von Kanaan. Neunzehnter, das waren die drei Söhne von Noah. Von ihnen stammen alle Menschen auf der Erde ab. Zwanzigster, Noah war ein Bauer und pflanzte als erster einen Weinberg. Einundzwanzigster, er trank von dem Wein und wurde betrunken. Dann lag er ohne Kleidung in seinem Zelt. 22. Hem sah seinen Vater ohne Kleidung. Er ging nach draußen und erzählte es seinen beiden Brüdern. 23. aber Sem und Japhet nahmen einen Mantel. Sie gingen rückwärts in das Zelt und deckten ihren Vater zu. Sie sahen ihn nicht an. 24. als Noah wieder wach und nüchtern war, hörte er, was sein jüngster Sohn getan hatte. 25. da sagte er, Kanaan soll verflucht sein. Er soll der niedrigste Diener seiner Brüder sein. 26. er sagte auch, gelobt sei der Herr, der Gott von Sem. Kanaan soll sein Diener sein. 27. Gott soll Japhet viel Platz geben. Er soll bei Sem wohnen, und Kanaan soll sein Diener sein. 28. Noah lebte nach der großen Flut noch 350 Jahre lang. 29. insgesamt wurde Noah 950 Jahre alt. Danach starb er.